Bäume stürzten unter der Schneelast um. Lastwagen mit Sommerreifen blieben liegen. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund sein Auswärtsspiel beim Karlsruher SC 1:0 gewonnen. Den Treffer für Dortmund erzielte Zidane in der 20. Minute. Für Karlsruhe war es die 7. Niederlage in den vergangenen 8 Spielen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht mitunter Schneeschauer, im Bergland länger anhaltende Schneefälle mit Schneeverwehungen, verbreitet Glättegefahr. +1 bis -3 Grad, in Böen starker bis stürmischer Nordwestwind. Am Tage weitere Schauer, oft als Schnee. Bevorzugt Richtung Niederrhein trockener, mit sonnigen Abschnitten. 1 bis 4 Grad, in Hochlagen tief winterlich, lebhafter Nordwestwind. Sonntag unbeständig, zeitweise Schnee und Schneeregen, im Flachland Regen, Glättegefahr. Im Flachland 1 bis 5 Grad, in hohen Lagen winterlich. Das waren Nachrichten, es ist 23.05 Uhr. WDR3 Open. Studio Akustische Kunst. Im Studio ist Markus Heuger. Guten Abend. Ziemlich genau 40 Jahre ist es jetzt her, dass die westliche Welt durch die Veröffentlichung des weißen Albums der Beatles die Bekanntschaft mit Songs wie Back in the USSR, Blackbird oder Rocky Raccoon machte. Davon zehren die Oldie-Wellen bis heute. Auch diese Sendung ist der Erinnerungsarbeit gewidmet. Allerdings können wir behaupten, einen Aspekt des weißen Albums zu behandeln, für den sich die übrige Jubiläumsindustrie kaum interessiert. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht der vermutlich unpopulärste Track der Beatles. Er heißt Revolution 9. Number 9, Number 9. In diesem Stück gibt es, anders als bei Love Me Do oder Obla Di Obla Da, keinen verlässlichen Beat. Keine Melodie, die zum Mitsingen einlädt. Stattdessen abstrakte Dialogfetzen, geheimnisvolle Bandschleifen und Geräuscheffekte. Nicht wenige Beatles-Fans schoben die Plattennadel damals verstört zum nächsten Track. Die Definitionsmächtigen der musikalischen Avantgarde ignorierten das Stück geflissentlich. Revolution 9 ist aber wohl auch die Tonbandkomposition mit dem weltweit größten Bekanntheitsgrad. Die britische Medienwissenschaftlerin Andrea Burton gewährt Einblicke in die Entstehungsgeschichte und dokumentiert die zwiespältige Rezeption des ungeliebten Klassikers. May it serve you well. Revolution 9. Anatomie eines Popmythos. May it serve you well. Revolution Number 9. Es klingelt mir irgendwo im Hinterkopf, aber Revolution Number 9, das... Oh mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht an dem Stück erinnern, dass ich es gehört habe. Ich habe es wahrscheinlich gehört, aber ich könnte es nicht nachsingen jetzt. Das sollten Beatles sein. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja, ich auch nicht. Revolution Number 9. Well, I must say that Beatles are a bit early for me. Du nennst mir Werke von Meistern, die du verehrst. Ich kann nicht beides, jung sein und das kennen. La répétition. Number 9. Number 9. Peut-être la fin du disque, mais je suis pas sûr. Ein geheimnisvolles Stück, das man auch rückwärts spielen kann. Ich war ziemlich klein, aber ich erinnere mich an die Wiederholung Number 9, Number 9, Number 9 und dass man darin eine Person rufen hört, let me out, let me out, let me out. War es ein Ausrutscher, eine Verirrung, ein technisches Versehen bei der Plattenpressung oder doch ein bewusster Akt, der einmalige Sündenfall eines Beatgitarristen? Eine Irritation der Konsumenten, eine kalkulierte Guerilla-Aktion gegen das songorientierte Musikbusiness, der subversive Akt eines Maoisten, Startschuss einer Avantgarde mit menschlichem Antlitz oder doch nur eine drogengeschwängerte Fußnote der Popgeschichte? Einige hörten Stimmen aus dem Jenseits, andere Weisungen des Evangelisten Johannes, wieder andere Zitate von Karl-Heinz Stockhausen oder John Cage. 8 Minuten und 22 Sekunden dauert die radikale Formatverweigerung einer Popband, die dem verwirrten Publikum 1968 zwischen dem Rockwiegenlied Cry Baby Cry und der von Ringo Starr gesungenen Lullaby-Schnulze Goodnight untergeschoben wurde. Mit dem zweitletzten Track des Ende November 1968 erschienenen Doppelalbums The Beatles, wegen seiner schlichten Verpackung wird es gemeinhin das weiße Album genannt, hat mancher auch heute noch Schwierigkeiten. Bottle of claret for you, if I'd realised. I've forgotten all about it, George. I'm sorry. Will you forgive me? Yes. Cheeky bitch. Number nine. They are standing still. Upon the telegraph. Number nine. Voice was low, his eyes high. All right. Watusi, the twist, Eldorado. Take this, brother. May it serve you well. Selbst die Apologeten der Beatles im Lager der sich aufgeschlossen gebenden Musikpädagogen haben um dieses Stück lieber einen Bogen gemacht. Diejenigen, die Lennon und McCartney gern mit Leonard Bernstein als die besten Songschreiber seit Schubert oder immerhin seit Gershwin bezeichnen, konnten mit Revolution 9 nicht viel anfangen. Auf den Lehrplänen akademischer Institutionen für elektroakustische Musik oder akustische Kunst taucht es auch nicht auf. Dort beugt man sich lieber über Partituren. Eine Partitur dieses Stückes ist aber nicht überliefert. Überliefert sind die Akten des Londoner Abbey Road Studios der Plattenfirma EMI. Daraus geht hervor, dass das Stück, nachdem an 4 Tagen in verschiedenen Schichten daran montiert und gemischt worden war, am 21. Juni 1968 fertiggestellt wurde. Ansonsten sind die Beatles-Forscher auf einige kryptische und widersprüchliche Passagen aus Interviews angewiesen, die John Lennon Jahre später zum Beispiel dem Playboy gegeben hat. Darin benennt er als eine Keimzelle der Collage Revolution 9 den Song Revolution. In Revolution 9 habe ich mehr Zeit investiert als in die Hälfte sämtlicher anderer Songs, die ich je geschrieben habe. Die langsame Albumversion von Revolution zog sich ewig hin. Und ich habe den Fade-Out-Teil genommen und einfach mit diesem ganzen Zeug überlagert. Das Material aus der Aufnahmesitzung zu Revolution, das später in der Collage Revolution 9 auftaucht, ist in keiner der beiden veröffentlichten Fassungen erhalten. Es handelt sich um eine rund 6-minütige Coda, in der Lennon auf dem Rücken liegend noch einige Male das All Right aus dem Refrain wiederholt. In Revolution 9 begegnet uns nur noch die zweite Silbe, in Gestalt von gepressten Schreien. Right. Right. Bei der Identifizierung der übrigen Bestandteile sind die Beatologen auf ihre Ohren- und Repertoirekenntnisse angewiesen. Walter Everett, Professor für Musiktheorie an der University of Michigan, zählt in seinem Standardwerk The Beatles as Musicians 154 Soundelemente aus mindestens 45 verschiedenen Klangquellen. Ein Klavierthema in H-Moll. Die Schleife mit Lennons Glückszahl Nummer 9 von einem Testband der Ingenieure mit einem Steed-Hall-Effekt. Zweifaches Panning. Number 9. Ein Schnipsel von der Violinstimme des Trillers aus A Day in the Life. Ein rückwärts gespielter Loop aus dem Finale der symphonischen Etüden von Schumann in der Aufnahme von Myra Hess. Eine Schleife mit einem Oboe-Hornduett aus dem 18. Jahrhundert mit Arpeggien. Eine rückwärts gespielte, geloopte Passage aus einem Satz im 6/8-Takt aus einem Streichquartett aus dem 19. Jahrhundert in S-Dur. Ein Loop aus einer Passage von Ralph Vaughan Williams' Motette Oh Clap Your Hands in der Ausführung mit dem King's College Choir Cambridge mit dem English Chamber Orchestra unter Leitung von David Wilcox. Ein Rückwärtsloop mit einer E-Gitarre in E-Dur. Der geloopte Schlussakkord aus Sibelius' 7. Symphonie. Ein Rückwärtsloop mit einer Chorpassage für Sopran und Alt. Ein Klarinettenloop mit einer Swami-Melodie, später stark verhallt. Tenöre, Gewehrschüsse. Das Geräusch des Steed-Bandes, das am Tonkopf zurückgespult wird. Laute Menschenmengen, häufig bei einem Fußballspiel aufgenommen. Der Fußballfangesang, hold that line, block that kick. Und vieles, vieles mehr. Zu hören, wenn auch kaum zu verstehen, sind auch Fragmente eines improvisierten oder abgelesenen Dialogs, den John Lennon und George Harrison am 20. Juni aufgenommen haben müssen. Fast jeder Beatles-Interpret versteht hier etwas anderes, aber es läuft immer auf ein surreales, vielleicht auch etwas pubertär wirkendes Szenario hinaus. Diese Übersetzung basiert auf Walt Everetts Transkription. Ihm ist ein walisischer Fred in der braunen Unterhose. Zu erinnern, zeigt er dir sein Gehirn und nickt dir zu. Jeder von ihnen wusste, dass sie im Laufe der Zeit ein wenig älter und langsamer werden würden. Um dann schließlich den Nachtwächter zu finden, der nichts von seiner Anwesenheit im Gebäude ahnt. Reinstechen zwischen den Schulterblättern. Zwiebelsuppe. Industrieller Output. Am Anfang der offiziellen CD-Veröffentlichung steht eine vielleicht typisch britische Unterhaltung zwischen dem Beatles-Assistenten Alistair Taylor und dem Produzenten George Martin. Es geht um eine Flasche Wein, die Taylor Martin schuldete. Warum steht dieser Dialog am Anfang? Warum wird diese Passage im Gegensatz zu anderen Motiven nicht wiederholt und nicht in ein Geflecht von Loops integriert? Das sind Fragen, mit denen sich der Australier Ian Hammond seit dem Ende der 90er Jahre auf seiner Internetseite beethoven.com beschäftigt hat. In einem langfristig angelegten Publikationsprojekt zu Revolution 9 analysierte er Schritt für Schritt, Sekunde für Sekunde die verschiedenen Schichten der Collage. Sein Zwischenergebnis? Revolution 9 ist kein Zufallsprodukt. Es hat eine deutlich erkennbare, fugenartige Struktur. Es ist überraschend, dass Revolution 9 tatsächlich strukturiert ist. Viele Jahre lang galt die landläufige Meinung, dass Revolution 9 eher eine Ad-hoc-Collage als eine formvollendete Komposition ist. Vor etwa 5 Jahren hat sich aber bei mir der Eindruck festgesetzt, dass John Lennon in musikalischen Fragen ein Kontrollfreak war. Er war da völlig besessen. Unter diesem Eindruck habe ich dann Revolution 9 untersucht. Aber ich bin immer noch ziemlich überrascht über die Tiefe der Struktur, über den hohen Organisationsgrad des Materials. Wie so oft bei Interpretationen und Analysen könnte Ian Hammond das Opfer seiner self-fulfilling prophecies und Vorurteile geworden sein. Und die Tatsache, dass ein Stück an den Aufbau einer Fuge erinnert, sagt noch nicht viel über den Sinn oder, moderner ausgedrückt, die soziale Dimensionierung und mediale Operationalisierung von Klang aus. Festzustellen bleibt, dass die philologisch-klang-archäologische oder formale Betrachtungsweise von Musikforschern der Jahrtausendwende wie Everett oder Hammond eine Variante der Rezeption von Revolution 9 ist. Man kann sich auch mit dem zufrieden geben, was John Lennon zum Making-of des Stücks zu Protokoll gab. Zum durchlaufenden Grundrhythmus der Originalversion von Revolution kommen die rund 20 Schleifen, die wir darüber gelegt haben. Sachen aus den Archiven von EMI. Ich holte mir Klassikbänder rauf, zerschnippelte sie und ließ sie rückwärts laufen und so weiter, um Klangeffekte zu erzeugen. Wir hatten rund 10 Bandgeräte mit Leuten, die Bleistifte in die Schleifen hielten. Manche davon nur ein paar Zentimeter, manche bis zu 1 Meter lang. Die habe ich alle dazugegeben und live abgemischt. Ich habe mehrere Mischungen gemacht, bis ich eine hatte, die mir gefiel. Yoko war die ganze Zeit dabei und sie entschied auch, mit welchen Schleifen wir jeweils nehmen sollten. Sie hat wohl einigen Einfluss auf das Ganze gehabt. Revolution 9 war eine unbewusste Darstellung dessen, was meiner Meinung nach passieren wird, wenn es passiert. Praktisch eine Zeichnung der Revolution. Es war abstrakt, Musik konkret, Schleifen, schreiende Menschen. Ich glaubte, ein Klangbild der Revolution zu malen. Aber ich habe mich geirrt. In Wirklichkeit war es die Gegenrevolution. Es ist wie ein Stück Action-Painting. Das Number 9, Number 9, Number 9 war die Stimme eines Tontechnikers. Die machen solche Testaufnahmen, um festzustellen, ob die Bänder in Ordnung sind. Und die Stimme sagte, This is Number 9 Megacycles. Mir gefiel einfach, wie er Number 9 sagte. Also habe ich eine Schleife gemacht und sie überall reingetan, wo mir danach war. Es war einfach unheimlich komisch. Die Stimme, die Number 9 sagte. Es war sowas wie ein Witz, dauernd die Zahl 9 reinzubringen. Das war alles. Das hat auch alle möglichen symbolischen Bedeutungen. Aber es ist einfach so passiert. Erklärtermaßen subjektiv ist der Interpretationsansatz des amerikanischen Privatgelehrten Devin McKinney aus Brooklyn. Diese Analyse, in der 9 Phasen des Stücks unterschieden werden, erschien im Jahr 2003 immerhin bei Harvard University Press. Der Titel des 352 Seiten starken Buchs Magic Circles – The Beatles in Dream and History. Revolution 9 fehlt es nicht an untergründiger Logik. Das Stück hat Ebbe und Flut, Aufstiege, Gipfelpunkte, Komödie, Drama, Trost und Verzweiflung. Geheimnisvolle Handlungsstränge lauern unter der Oberfläche, eng geknüpfte Fäden aus Zufällen und unerwarteten Begegnungen. Hier ist meine zufällige logische Reaktion auf Revolution 9, als ich es zuletzt gehört habe. Erstens, die Annäherung. Can You Take Me Back führt uns zu Menschen, die sich zu unterhalten scheinen, mit leisen Stimmen, die wieder verschwinden. Ein Gespräch, das offenbar so geheimnisvoll ist, dass es kaum als menschliche Interaktion zu werten ist. Zwei Männer, eine Bitte um Vergebung. Hinter einem wandernden Klavier, das in Moll gespielt wird, tritt die eintönige Number 9 Stimme ein, wie ein Pendel, das von einem Ohr zum anderen schwingt. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Zweitens, der Auftritt. Der Auftritt wird angekündigt vom plötzlichen Herausplatzen unheilvoll klingender klassischer Musik, die zur Dissonanz verzerrt wird und immer wieder rückwärts läuft. Beckenschläge und ein Chor in wiederholten Anrufungen wie in der Kirche. Lennon- und Harrison-artige Stimmen erscheinen, überlappend und hoffnungslos versumpft im Morast. Aber hier und da kriegen unsere Ohren einen Fetzen abgebrochener Phrasen zu schnappen. Jeder von ihnen wusste, dass sie im Laufe der Zeit ein wenig älter und langsamer werden würden. Gelächter einer erwachsenen Frau, ein feuchtes, glückliches Kindergurren. Wer weiß es, fragt George. Number 9, sagt die Stimme. Drittens, die Erwartung. Rückwärts gespieltes Mellotron und ein düsterer klassischer Akkord. Number 9, Number 9, Number 9. Number 9, Number 9, Number 9. Ich informierte ihn am dritten Abend. Eine schnarrende Autohupe, das hohe Kreischen einer Luftschutzsirene. Weißes Rauschen im hinteren Bereich. Eine nasale Stimme drängelt sich von unten nach oben, kämpft sich durch den Schlamm des Mixes und besteht darauf, einen dünnen Schrei auszustoßen. Alle anderen Klänge fallen augenblicklich weg. Die Stimme kriecht wie eine Schlange durch das Loch und flüchtet sich in die Nacht. Viertens, die Konfrontation. Noch mehr Autohupen, Glocken, weißes Rauschen und Verkehr, die verzweifelte Stadt. Fliehen die Leute vor etwas? Eine menschliche Kehle ist zu hören, offenbar wirkt da jemand. Der Verkehrslärm macht einen wahnsinnigen Satz nach vorn. Number 9, ein Crescendo der Massen. Entweder eine dankbare Reaktion auf Entertainment oder die ersten Unruhen eines Aufstands. Die Menschenmenge wendet sich ab und die Stimmen im Keller machen weiter. All right, all right. Fünftens, die Lähmung. Mehr Stimmengewürge, ein Kehlkopfkrampf, ein Herzinfarkt. Alles wird lauter, als ob jemand den Lautstärkeknopf am Planeten Erde aufgedreht hätte. Das struppige, ausgewrungene Biest der Rückwärtsmusik taumelt zurück und wieder nach vorn. Es taumelt nach Bethlehem. Die Zeit steht still. Die Menge applaudiert, betroffen und aufgeregt. Seine Frau sagte, er sollte besser zum Chirurgen gehen. Einige emotionslose, basstönende Maschinenstöße grummeln beharrlich auf dem Boden. Drähte unter dem Boden unserer Zivilisation. Die Konsole des Mähdreschers. Läuft er effizient oder ist er überhitzt? Also ging er überall zum Zahnarzt, um sich ein paar Zähne geben zu lassen. Der nach oben gebogene Sound, sicherlich von einem Mann, denn man kann hören, wie sein Schrei auf dem Band während der Aufnahme zurückgespult wird. Oder wird sein ganzer unbedeutender Körper von der Hand Gottes erfasst und von der Erde genommen? Das hat ja nichts getaugt, also hat er sich stattdessen bei der blöden Marine gemeldet und ist zur See gefahren. Die Basstöne brechen und hämmern an den Messkolben. Fußballgesänge, eine Anrufung des Bösen. Hold that line, hold that line. Sechstens, die Epiphanie. In meinem kaputten Stuhl mit gebrochenen Flügeln. Und hier im Herzen, im rauchenden Krater, im brennenden Kessel jeder Revolution, wo die Heretiker benannt werden und die Exekutionen stattfinden. In diesem Labyrinth des Wahnsinns ist das unfehlbare Prasseln des Feuers. Der dröge, kühle Messerhieb, einmal oder zweimal und Gelächter. Von oben und auf allen Seiten Missiles, Maschinengewehrsalven, eine Explosion an der Peripherie des Waldes und an der Peripherie des Weltenlaufs. Um dann den Nachtwächter zu finden, Zwiebelsuppe von seiner Anwesenheit im Gebäude. Dahinter und darüber ein rollender, widerhallender Chor von seidenen Begräbnisstimmen mit dem Hohelied der Trauer. Siebtens, der Rückzug. Versucht, hinter den Krater zu kommen, falls ihr es bis hier geschafft habt, und ein Unglücksprophet mit Hang zur Schizophrenie und unnatürlicher innerer Ruhe zeigt euch das Plakat, das er trägt. Er intoniert. Industrieller Output, finanzieller Überschuss, dem, was zwischen seinen Schulterblättern sitzt. Der Watusi, der Twist. The Watusi, the Twist. Seht die Siegesparade, die ihre Schritte auf dem weiten Feld übt. Der Unglücksprophet spendet das Sakrament, aber was ist es, das er euch gibt? Was haltet ihr in euren Händen? Nimm dies, Bruder, möge es dir gut tun. Hier endet der Traum. Take this, brother, may it serve you well. Achtens, die Erkenntnis. Ein Mann wacht auf. Was? Was? Oh. Und murmelt, während eine Frau spricht. An einer anderen Stelle im Raum ist ein Schnulzensänger aus einem kaputten Radio zu hören. Mit geschwollener Brust und schmachtender Stimme singt er rührseliges Zeug mit Sirupsüße. Mann und Frau rekonstruieren die Schichten des Albtraums. Sie murmelt oben, er knurrt rhythmisch von unten. Und wieder werden alle äußeren, oberen und unteren Ebenen des Klangpanoramas willkürlich gleichzeitig unterbrochen und die weiche, unsichere Frauenstimme erreicht die Spitze eines Gedankengangs. Ein Gedanke, der zu Ende gedacht werden will oder zumindest begonnen werden möchte, tastet sich durch das Loch in der Klangmauer und die Stimme sagt, wenn, wirst du nackt. Neuntens, die Wiederherstellung. Das Aufkommen, die Rückkehr, der Renaissance oder schlicht die stoische Duldung durch die große, schweigende Mehrheit. Halte den Ball, bleib da stehen, halte den Ball, bleib da stehen. Der Klang der Massen, der Gesang, die Hymne des schwankenden Biests. Es pendelt wieder von einer Seite zur anderen und vergeht. Revolution 9 ist genauso willkürlich oder spezifisch wie diese Betrachtung. In dem Maße, in dem das Stück narrativ ist, steckt das Narrative in all seinen Teilen. Es steckt voll von Geschichten, mehr als wir jemals in uns aufnehmen bzw. entdecken könnten. Dass ich hier einen neunstufigen Prozessverlauf ausgemacht habe, ist reiner Zufall, ein kleiner Mystizismus. Dass diese unergründliche Montage, eine der größten Leistungen der Beatles, bei Umfragen immer wieder als ihr schlechtester Song gebrandmarkt wird, sagt weniger über die durchschnittliche Distanz von Popfans zu den ästhetischen Prinzipien der Avantgarde aus, als über John Lennons Erfolg als Schöpfer eines Klangbilds des psychosozialen Zusammenbruchs. Ein Bild, das in all seinen Teilen so gnadenlos grotesk und antiideologisch ist, wie es die strengen Regeln der Kunst verlangen. Hier pulsieren die langweiligsten alltäglichen Dinge unterhalb einer Schicht abstoßender Geräusche einer Welt, die in sich zusammenfällt. Finden Sie, dass Devin McKinneys erbauliche Exegese zu weit geht? Verglichen mit der zeitgenössischen Auslegung der Beatles-Songs durch den amerikanischen Sektenführer Charles Manson ist das harmlos. Charles Manson sah in den vier Beatles die vier apokalyptischen Reiter. Und in Jesus Christus den fünften Beatle. Er glaubte in diversen Songs, besonders auf dem Weißen Album, den Auftrag zu einer Reihe von brutalen Morden gehört zu haben. An den Tatorten fand man dann Zitate aus Beatles-Songs mit Blut an die Wand geschrieben. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Die Silbe right verstand Charles Manson als rise, erhebt euch, also als ultimativen Appell zum Aufstand. Und aus dem Titel Revolution 9 machte er Revelation 9, das neunte Kapitel der Offenbarung des Johannes. Im Prozess gegen Charles Manson stellte sich heraus, dass er die Klänge aus Revolution 9 als direkte Parallele zur Untergangsvision des Evangelisten gehört hatte. Das ist ihre Art, uns mitzuteilen, was geschehen wird. Ihre Prophezeiung, soll er gepredigt haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie töteten, sondern sie quälten, 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Beetle Paul may be dead. In Indiana University, for instance, at Bloomington, there are 30 students working on a research project indicating that the beetle Paul might be dead. In the Beatles' albums, if you will take Strawberry Fields Forever and play it at 45 RPM, take the LP and play it at 45, you will distinctly hear the words, I buried Paul, if you play it very high. If you will listen very carefully to Revolution Number 9, take it and play it on a 2-track machine after you've recorded it on a 4-track machine. Play it backwards, and you will hear some very strange things. You will hear things like, is he dead? You will hear some very unusual things about Paul the Beatle. And after 10 years in broadcasting, I have never felt so sure of a thing as I feel right now. But that there is something strange going on with the Beatles, and something particularly strange with reference to Paul. Why is he in a black suit with bare feet on the cover of Abbey Road? Do you know that's what they bury people in England? For instance, in Revolution Number 9, you can hear the sound of flames. You can hear crackling. You can hear a car crash. You can hear distinctly, let me out. And the most shocking thing of all is, you can hear Turn Me On, Dead Man, if you happen to play it backwards. You will listen to these songs. You will hear what I said. And if you listen to the rest of the songs, you will hear even more. Weniger blutrünstig als der Fall Manson, aber immer noch etwas beklemmend, ist diese Lesart von Revolution 9, die ihren Anfang am 12. Oktober 1969 nahm. Der amerikanische Discjockey Russ Gibbs nahm in seiner Sendung einen Anruf eines Hörers entgegen, der behauptete, Indizien dafür zu haben, dass Paul McCartney nicht mehr am Leben sei. Er forderte den Sender auf, die Number 9-Passage aus Revolution 9 rückwärts zu spielen. Seinem Wunsch wurde entsprochen und aus Number 9 wurde Turn Me On, Dead Man wurde vom Anrufer als Referenz von Lennon an den angeblich bei einem Autounfall verstorbenen Paul McCartney gedeutet. Schließlich hatten Lennon und McCartney auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Love to Turn You On gesungen. Der Dead Man musste demnach McCartney sein. Dieser makabre Scherz machte die Runde, und die Verschwörungstheorie treibt bis heute im Internet ihre Blüten. Weitaus weniger hermeneutischer Aufwand wird heute um die politischen Deutungsebenen von Revolution 9 getrieben. Stand Lennon unter dem Eindruck der Pariser Mai-Unruhen? Oder ging es ihm doch nur um die Revolution im Kopf? Ian MacDonald, Autor von Revolution in the Head. Lennon, der wie immer intuitiver das Stück heranging, verlagerte im Grunde die unbewussten Elemente seiner Kreativität in ihrem Rohzustand nach außen. Hier in den zufälligen Interaktionen einer Partitur aus Bandfetzen, manche eingesetzt als Schleifen, andere rückwärts abgespielt, entsteht das Bild des halb skeptischen, halb wachen, dauernd auf andere Kanäle seppenden Geisteszustands, den er so gern herbeiführte, um sich zu entspannen, und der 25 Jahre später zum Charakteristikum einer Generation wurde. Auf einer Ebene ist Revolution 9 eine weitere Beschwörung des Reiches zwischen Schlafen und Wachen. und sein Radiogemurmel ähnelt dem Klang, den ein Kind in einem Vorstadtgarten während eines typischen Nachkriegssommers mitbekommen haben könnte. Auf einer anderen Ebene ist es eine sarkastische Huldigung an alles Klischeehafte, die so scheinbar wertneutral eingebaut ist, dass selbst die Ausblende mit dem Klang vor sich hinsingender Mengen zweideutig wird, wenn nicht sogar aktiv ironisch. Immer aber geht es um das Bewusstsein an sich. Und eins kann man mit Sicherheit von Revolution 9 sagen. Der Song hat das gleiche Anliegen wie die Gegenkultur der 60er Jahre, die Qualität der Wahrnehmung. Passe bloß dein Hirn nicht an, der Fehler steckt in der Wirklichkeit, hieß ein Hippie-Slogan der Zeit. Revolution 9 formuliert diesen Slogan mit klanglichen Mitteln. Wenn man die Nummer hört, stellt sich allerdings eine andere Wirkung ein. Dort, wo sie nicht einfach nur langweilig oder seltsam ist, neigt sie zum Unheimlichen. Diesen Effekt muss man wohl den beiden treibenden Kräften dieses Stückes zuschreiben, der Zufallsbestimmung und den Drogen. LSD wurde damals als kreative Hilfe oder gar als psychotherapeutisches Allheilmittel angepriesen und war das wichtigste bestimmende Merkmal der Popmusik der späten 60er Jahre. Nichts an dieser Droge war vorhersehbar, am allerwenigsten ihr Wirkungsgrad. Manchmal überkamen einen selig machende Visionen oder man nahm alles nur noch in vergnüglich blödsinnigen Verzerrungen wahr. Man konnte sich aber auch verfolgt fühlen, unter scheußlichen Halluzinationen leiden. Sich einem solchen Spektrum von Möglichkeiten zu überlassen, heißt, seine Identität in den Wind zu schreiben. Ein erstaunlicher Schritt der gegenkulturellen Revolte gegen das, was sie als veraltete Überzeugungen früherer Generationen ansah. Ferner gibt es eine Entsprechung zwischen der Tatsache, dass eine ganze Generation sich dem Zufall auslieferte, was bei LSD und seinen Unwägbarkeiten unvermeidlich ist, und dem kreativen Glauben an die Bedeutung des Zufalls, festzumachen etwa an der Musik der Beatles in dieser Periode. Zu behaupten, das eine sei vor dem anderen da gewesen, wäre tückisch, da sie in gewisser Weise nur zufällig zusammentrafen. Doch würde der Einfluss, den die Beatles auf die jungen Leute ihrer Zeit ausübten, keinesfalls überbewertet. Allerdings, und das wiegt schwer, müsste man dann der Band einige Verantwortung für die schlimmen Folgen anlasten, da sie schließlich diese Art von randomisierter Sensibilität förderte. Number nine. Über die Bedeutung der Zahl 9 für ihn hat sich Lennon mehrfach selbst geäußert. Sie kommt nicht nur im Titel Revolution 9 vor. Das Eisenbahnlied The One After 909 ist ein früher Lennon-McCartney-Song und 1978 veröffentlicht Lennon den Number 9 Dream. Die Zahl 9 ist aber auch ein Motiv in der amerikanischen Western-Mythologie. Carson Robinson schrieb 1928 die Ballade vom Todeszug Nummer 9, The Wreck of the Number 9, die Geschichte einer Zugkollision. Not a star was in sight, and a north wind came howling down the line. With his sweetheart so dear, stood a brave engineer with his orders to pull old number 9. Ein anderer Folksong handelt von der Geräuschwelt der Kohlenbahn Nummer 9. In der Aufnahme von Merle Travis aus dem Jahr 1946 verbindet sich die Wiederholung der Zahl 9 mit der Imitation zahlreicher Geräusche. Bei aller stilistischer Entfernung eine verblüffende Parallele zu Revolution 9. I bet you boys and girls can do that too with just your mouth and blowing your fist if you'll try. Here's a little song that lets you in on some more sounds that I learned to kind of imitate around the coal mines. Can't you hear the whistle blow? Can't you hear the whistle blow? Can't you hear that whistle blow? Oh, but number 9 said, can't you hear that whistle blow? Can't you hear that whistle blow? Can't you hear that whistle blow? Oh, but number 9. Könnte Lennon hierher seine Inspiration zu Musik-Konkret-Etüden bezogen haben? Oder stand ihm das Werk des deutschen Komponisten Karl-Heinz Stockhausen näher? In dessen Komposition Hymnen von 1966-67, also ein gutes Jahr vor den Aufnahmen von Lennon und Yoko Ono, taucht ebenfalls eine emotionslose Stimme auf, die Zahl 9 beschwört. Neuf, the nine. Stockhausens Neuner Stimme stammt nicht von einem Tontechniker, sondern von einem Croupier im Casino. Allerdings haben die Revolution 9 Archäologen in einer tieferen Schicht des Mixes auch einen Croupier ausgemacht. Ist dies ein Indiz für einen Einfluss Stockhausens auf Revolution 9? Es ist unwahrscheinlich, dass Lennon das Stück kannte. Auch wenn die Beatles Stockhausen auf dem Cover von Sgt. Pepper abgebildet hatten, beschränkte sich ihre Stockhausen-Rezeption vermutlich auf dessen Gesang der Jünglinge. Dafür gab es enge Kontakte zwischen Yoko Ono und John Cage. Später waren die Ono-Lennons und John Cage sogar Nachbarn. Hans G. Helms hat 1972 einen etwas zähen, aber doch anrührenden Nachbarschaftsplausch der beiden Johns mit Yoko dokumentiert. Bemühte Konversation, die in einem Ständchen des Komponisten für John und Yoko kulminiert. Die Szene erinnert an die ersten Minuten einer Ausgabe von Zimmerfrei. If your voice is bad, let it be bad. Yeah. Because you have to accept life, you know. Right. Life no, I agree with you utterly. All our technology is an extension of what we... of what we are, don't you think? Yes. So to record, sometimes, I guess you must do it as well. I use different microphones for different songs. Well, I've always used one, but now since I'm going to be singing so much, I'm going to use And if three. You get old microphones... You've never heard me sing. No, well, are you going to sing for us? No, I don't think I will, because it's with the microphone I should sing, and I don't have a microphone. Yes, I understand. See, so you're like the spirit. The microphone actually acted as a vocal cord to the spirit. You know, that's what you're doing. I could do a little for you, but I don't think it'd mean anything for you. Well, everything you want means me something. To do yeah, little? It'd be nice just to do it. Beautiful. I like that. Do you like it? Yes, got right through to me. Well, I just go on and on for hours. Es ist theoretisch nicht ausgeschlossen, dass John Lennon 1968 zum Beispiel die Variations 4 von John Cage kannte. Diese Szene legt aber nicht nahe, dass er sich schon Jahre zuvor intensiver mit den Konzepten der Komposition von John Cage vertraut gemacht haben könnte. Es muss offen bleiben, ob die Einflüsse auf Revolution 9 eher von Cage, Stockhausen oder zum Beispiel von den Improvisatoren des AMM-Kollektivs kamen. Auch Paul McCartney kam ziemlich rum in den Londoner Künstlerkreisen. Ich glaube, ein paar Ideen könnte John bekommen haben, als ich mit zwei Brenell-Bandgeräten herumexperimentierte. Ich habe sie zusammengekoppelt und Klänge hin und her geschickt und verrückte Aufnahmen daraus gemischt, die man spätabends Freunden vorspielen konnte. Es war einfach Hintergrundmusik. Ich hatte ein hübsches Sortiment Bandschleifen und verrückte kleine klassische Sachen. Für die Jungs habe ich eine Platte mit dem Titel Unforgettable nach dem Nat King Cole Song aufgenommen. Das war sowas wie eine kleine Radiosendung. Dann bin ich in die Plattenfirma und habe eine große 78er daraus pressen lassen und sie dann den Jungs geschickt. Hier ist was zum Anhören, wenn ihr gerade in verrückter Stimmung seid. John fragte mich, wie ich das machte, und ich habe ihm gezeigt, wie man die Geräte zusammenkoppelt. John hat sich in seinem Haus in Weybridge auch zwei hingestellt, mit genau derselben Anordnung, und ich habe ihm gezeigt, was er damit machen kann. Wenn man den Löschkopf ausschaltet, kann man immer wieder was Neues drüber spielen und endlos so weitermachen, immer hin und her, von einem Gerät zum anderen. Auf die Art kann man mit relativ wenigen Spuren die verrücktesten Aufnahmen produzieren. Revolution 9 erinnerte stark an gewisse Sachen, die ich selbst rein zum Spaß gemacht hatte. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, meine rauszubringen, aber John redete mir immer zu. War am Ende McCartney der zentrale Einfluss für Revolution 9? Oder doch die fluxuserfahrene Yoko Ono? I used to have a place where I worked in the house again upstairs and in my first incarnation with another wife and kids. And I used to make kind of freakier stuff, you know, which I would take the sort of most usable and add it to the Beatles. or to my tracks of the Beatles, or the Walrus, the Strawberries, or whatever, fiddle around a bit, or put loops, or, you know, something funny. But at home, I was really far out. Lennon, allein zu Hause. Sicher ist, dass das Beatles-Stück Revolution 9 seinerseits nicht ohne Folgen blieb. Den Eindruck, den das Stück auf die experimentelle Radioszene in den USA machte, fasst David Osman vom Firesign Theater zusammen. When the Beatles released Revolution Number 9 as a part of an album of pop music, that you could get away with doing something purely art, purely sound, and that the audience who was there to listen to the tunes, man, would stop and listen to just the pure sound. It freed us, I think, and really released us to be able to create in an abstract environment. Revolution Number 9, the revolution for us. Eine spezielle Dimension der Nachwirkungen von Revolution 9 sind eine Reihe von Coverversionen der Collage. Bearbeitungen, die spätestens seit 1992 zu beobachten sind. Die vermutlich erste instrumentale Parodie wurde in der New Yorker Knitting Factory von Kurt Hoffmans Band of Weeds eingespielt. Die vielen Schichten der Rezeption von Revolution 9 und die Beschäftigung mit den ungeklärten Fragen zu seiner Entstehung und den Intentionen, die Lennon und Ono verfolgten, sind vielleicht nur eine Skurrilität, eine Randerscheinung auf der Fortschrittsbahn der akustischen Kunst. Vielleicht ist Revolution 9 aber auch ein Prototyp, ein Testballon. Was wäre, wenn noch mehr Tonbandkompositionen und Hörstücke millionenfach verkauft würden und zum Gegenstand von banalem Fankult würden? Am Ende hätten wir jenseits unserer Hörkunsteliten ein Publikum, das sich womöglich unüberschaubar und unkontrollierbar in autonomen Diskursen organisiert. Na, wir wollen ja nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Good night. Sleep tight. Wirklich erstaunlich. Ich meine, ich habe schon bessere Montagen gehört als diese. Ne? Das von Cage bis zu Bertalus Zimmermann. Und, ne? Das ist ein weites Gebiet, die musikalische Montage. Und zu den herausragendsten Dokumenten gehört dann dieses vielleicht doch nicht. Aber dass es von den Beatles stammt, ist für mich jedenfalls derart überraschend. Sicherlich bedingt durch meine Unkenntnis auf diesem Gebiet. Ja, ich habe mich eigentlich immer gegen die U-Musik gesperrt oder versucht abzuschirmen, sie nicht zu hören. Das war von den Beatles, aber das gehört nicht zur Sphäre U, weder im engeren noch im weiteren Sinn. Heinz-Klaus Metzger, Musikpublizist. Ich finde die Ideen, die da drinnen stecken, eigentlich und dieses Augenzwinkern, was dahinter steckt, immer noch grandios. Wolfgang Liebhardt, Komponist. Es ist eine gute Avantgarde-Musik gewesen. Und ist es heute noch? Es ist ein Stück, das heute noch genauso gültig ist, wie es damals war. Götzner Lepper, Dramaturg. Ja, ich würde da an dieser Aufnahme Kritik üben. Vor allen Dingen zu Anfang, im ersten Teil, werden Verfahren verwendet, die man sofort hört, wenn man im Studio gearbeitet hat. Also dass zum Beispiel Aufnahmen rückwärts gespielt werden, das kommt im ersten Teil sehr häufig vor. Es kommt später dann noch ein paar Mal vor, vor allen Dingen auch wieder gegen Schluss. Und andere Verfahren, die man, wenn man im Studio, wie gesagt, gearbeitet hat, relativ leicht erkennt. Und das stört mich immer. Rainer Rien, Komponist, Musikpublizist. Ich habe es aus zwei Gründen sympathisch gefunden. Erstens, weil es ein sehr lustiges, witziges Stück ist. Und zweitens, weil ich damals dachte, und das ist übrigens, was ich heute manchmal auch wieder denke, vielleicht kommt ein wirklicher neuer ästhetischer Impuls für diese Art von Musik nicht aus den Rundfunkstudios, nicht aus den akademischen Situationen, sondern einfach aus dem Mülleimer. Konrad Böhmer, Komponist und Musikforscher. Good night. Good night, everybody. Good night. was no time to reflect. There was only time to put out immediate impressions of what was happening. You know, maybe we were naive, but still we were very honest about everything we did. WDR3 Open Studio Akustische Kunst. Heute mit einer Sendung über Revolution 9 von den Beatles, das vor 40 Jahren auf dem Weißen Album veröffentlicht wurde. Es sprachen Semira Abdollah-Zadeh, Cornelia Bittmann, Jürgen Escher und Johannes Schmitz. Mehr über das Weiße Album der Beatles bringt WDR3 Open morgen im Freiraum. The Continuing Rezeptionsgeschichte of Bungalow Bill heißt die Collage von Thorsten Tebi. Wieder um 23.05 Uhr, wieder mit Markus Heuger. Bis dahin alles Gute. WDR 3 Nachrichten. Es ist 0 Uhr. Bundespräsident Köhler hat die deutschen Banker aufgefordert, ihre Verantwortung für die Finanzkrise zu übernehmen. Vor führenden Vertretern der Banken in Frankfurt am Main forderte Köhler eine grundlegende Erneuerung der Finanzbranche, die weltweit mit Milliardensummen aus den Staatskassen gestützt werden muss. Statt auf die Jagd nach Rendite müssten Bankiers sich wieder auf Werte wie Demut, Bescheidenheit und Anstand besinnen. Schon aus eigenem Interesse müsse sich die Finanzbranche selbst unangenehme Fragen stellen, sagte der Bundespräsident. Dabei gehe es um Fragen nach Kompetenz, Vergütungssystemen und nach den Renditen. Die HSH Nordbank erhält Staatsbürgschaften von bis zu 30 Milliarden Euro. Wie die Landesbank mitteilt, hat sie sich darauf mit dem Sonderfonds zur Finanzmarktstabilisierung verständigt. Die HSH Nordbank hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres einen Verlust von 360 Millionen Euro verbucht. Aktionäre der Bank sind die Hansestadt Hamburg, das Land Schleswig-Holstein, die dortigen Sparkassen und ein US-Investor. Die Umweltminister von Bund und Ländern haben die Bundesregierung aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Investitionen in den Bereich Umwelt würden viele Arbeitsplätze schaffen, heißt es in dem in Speyer gefassten Beschluss. Als Beispiel für Investitionen wurde die Sanierung öffentlicher Gebäude genannt. Diese sollten besser isoliert oder mit modernen Heizungen ausgestattet werden. Die französischen Sozialisten haben in einer Stichwahl darüber abgestimmt, wer künftig an ihrer Parteispitze stehen wird. Kandidatinnen sind die Bürgermeisterin der nordfranzösischen Stadt Lille, Martine Aubry, und die ehemalige Präsidentschaftsbewerberin Ségolène Royal. Aubry gehört zum linken Parteiflügel, Royal will die französischen Sozialisten eher zur Mitte hin öffnen. Mit einem Ergebnis wird erst am frühen Morgen gerechnet.